O, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnehmt, dann schreibt es auf. Und ein Schreiber soll es für euch gerecht aufschreiben. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es ihn gelehrt hat. So soll er denn schreiben, und diktieren soll der Schuldner, und er soll Allah, seinen Herrn, fürchten und nichts davon schmälern. Wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein Sachwalter es gerecht diktieren. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid, damit, wenn eine von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden. Und seid nicht abgeneigt, es, seien es, klein, Ehe oder große Beträge, mit seiner vereinbarten Frist aufzuschreiben. Das ist gerechter vor Allah und richtiger für das Zeugnis und eher geeignet, dass ihr nicht zweifelt. Es sei denn, es ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt. Dann ist es keine Sünde für euch, wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr untereinander einen Verkauf abschließt. Und kein Schreiber oder Zeuge soll zu Schaden kommen. Wenn ihr es aber dennoch tut, so ist es ein Frevel von euch. Und fürchtet Allah, und Allah lehrt euch. Allah weiß über alles Bescheid.